denn Deutschland wird wieder Weltmeister sein. Deutschland, Deutschland, für dich werden wir schreien. Deutschland wird wieder Weltmeister sein. Deutschland, Deutschland, für dich werden wir 1, 2, 3, 4! Da geht es für uns wieder los. Mit Sack und Pack in die United States. Die Stimmung ist einfach riesengroß. Mit einem Flieger über großen Teich landen wir in Amiland. Und dann ziehen wir durch die Straße mit einer Deutschlandfahne in der rechten Hand. Wir sind nur wegen einer Sache hier. Die Verteidigung ist Titel, mit der gehören wir. Deutschland hören wir die Luft hinterfliegen. Wenn wir ganzen Mob, es ist so amazing. Alle zusammen! Deutschland! Deutschland! Deutschland wird wieder Weltmeister sein. Deutschland, Deutschland, für dich werden wir schreien. Deutschland wird wieder Weltmeister sein. Deutschland, Deutschland, für dich werden wir schreien. In der schwülen Luft, da wird gesungen, Wasser zur Geld. Und jeder trinkt eines Wassers und es läuft. Siege werden gefeiert, denn Niederlande kennen wir nicht. So war schon immer und so wird es bleiben. Es gibt keine, der diese Ferien bricht. Die Menschen sind hier gelandet und zwar so vorne Retter. Wir werden wieder Weltmeister sein, genauso wie es schon 4 Jahre war. Deutschland! Alle! Deutschland! Deutschland wird wieder Weltmeister sein. Deutschland, Deutschland, für dich werden wir schreien. Deutschland wird wieder Weltmeister sein. Deutschland, Deutschland, für dich werden wir schreien. Deutschland, für dich werden wir schreien. Deutschland, für wieder Weltmeister sein. Deutschland, Deutschland, für dich werden wir schreien. Dankeschön. Es ist echt. Es ist echt super warm hier oben auf der Bühne. Okay, das nächste Lied, was wir spielen wollen, wird auf der nächsten 0815 CD erscheinen. Das Lied handelt über die Märtyrer, die für uns gestorben sind. Sei es Ian Stewart, sei es Rudolf Hess, sei es John Rowan. Sie alle bleiben für uns unsterblich!